Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wie kann man? In der heutigen Episode beschäftige ich mich mit einer Frage, die ich bekommen habe per Audio. Und das hat jetzt nichts mit macOS zu tun. Naja, zum Teil doch mit Apple, weil es eher darum geht, wie bekommt man nun Kontakte aus der iCloud auf ein Android-Smartphone. Und das ist eine interessante Thematik, weil ich denke, das kann mal jedem passieren, dass jetzt das Smartphone, also das iPhone kaputt ist und man hat jetzt als Ersatz ein Samsung oder Huawei, irgendwas, was man halt schnell kriegen kann. Und dann ist nun die Frage, wenn man jetzt gerade, weil irgendwas mit dem PC los ist, nicht mit dem eigenen PC das eben rüber kopieren kann, wie macht man das nun? Zuerst spiele ich die Audio von demjenigen hier ein und danach melde ich mich wieder. Bis gleich. Aufzeichnen. Hey liebe Leute, Andy, das geht Finn hier, aka Black Lion. Genau, ja, also Black Lion ist eigentlich mein Künstlername so. Geht um folgendes Problem. Ich habe jetzt ein Android-Gerät, nutze seit einigen Monaten ein Android-Gerät, obwohl ich selber sehr gut mit iPhone klarkomme eigentlich. Und die Mutti vom Schatz hat mir das angedreht, die olle Pappnase, weil sie meinte, dass Samsung ja doch besser wäre als iPhone, bla bla bla, ein Scheißdreck. Jetzt habe ich nämlich ein folgendes Problem, und zwar, liebe Leute, ich habe eigentlich Kontakt noch zu meiner Oma gehabt. Und nun ist das Problem, dass ich diesen Kontakt nur in der iCloud habe. Ich habe keinen Computer, ich habe kein iPhone derzeit. Das iPhone kriege ich erst im Februar. Und ich muss quasi, wenn überhaupt, entweder über dieses Handy hier den Kontakt von meiner Oma wiederherstellen. Oder, das, die Gelegenheit habe ich auch, allerdings müsste er dann wissen, wie es geht, über einen Freund von mir, über den Computer von ihm, soweit ich das mitgekriegt habe, die Kontakte herzustellen. Allerdings ginge das nicht aufs Handy, sondern auf irgendeinen Stick, weil ich habe mein Handy nicht bei ihm, sondern hier. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten und beide Möglichkeiten sind sich nicht sonderlich kreativ. Es gäbe noch eine dritte, dass er mir das per WhatsApp schickt. Allerdings, dann müsste er das per iTunes auf das iPhone kopieren. Da weiß ich nicht, ob er weiß, wie das geht. Und. Also, liebe Leute, ich habe eine Frage. Wie schaffe ich es, dass ich den Kontakt meiner Oma, den ich in iCloud gespeichert habe, über dieses Handy direkt abspeichern kann? Quasi aus dieser iCloud raus abspeichern kann. Ist es machbar? Wenn ja, wäre es genial, wenn mir jemand hilft. Ich sage auch sicherheitshalber nochmal meine Nummer hier. 0152032x17 und die 38. Da das im Podcast veröffentlicht wird, wer mal was von mir lesen will, hört sich den Tuxu-Podcast Nummer 70 an. Da habe ich was geschrieben oder googelt allgemein mal nach mir. Gerne auch den YouTube-Kanal Black Lion abonnieren, da habe ich zwei Videos zu Software-Elementen gemacht, allerdings iOS betreffend. Also, ich bin sehr viel in sozialen Netzwerken erreichbar. Und wer da noch irgendwelche Fragen hat, wie gesagt, 0152032x17 und die 38. Da könnt ihr mich anrufen, an WhatsAppen, per Tremor anschreiben, per Telegram, sonst was. Allerdings bedingt, Telegram kann ich als Android-Nutzer nicht nutzen. Kleiner Hinweis vorweg. Genau. Facebook-Daten sage ich euch privat. Nur erstmal die normale. Ich will nicht so viel preisgeben von mir. Weil nachher heißt es, der fordert eine Freundschaftsanfrage von mir an, den ich gar nicht kenne. Wie gesagt, meine Nummer soll erstmal reichen. Ihr könnt sowieso nicht Scheiße bauen, weil das mit dem Kundenkennwort geschützt ist. Das sogar ich nicht mehr weiß, weil ich vergesse sowas immer, aber ist auch egal. Und genau, so sieht's aus. Flo, du musst das wahrscheinlich noch ein bisschen zurechtschneiden. Tut mir leid, aber ich bin eben, wenn ich erstmal angefangen habe zu quatschen, quatsche ich viel. Starten, Schaltfläche, Pause, Speichern, Tab. Zuerst eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte. Für die Zukunft rate ich dir, nimm Google Contacts. Ist eine tolle App, schön barrierefrei auf iOS. Damit kannst du deine iOS-Kontakte schön synchronisieren mit Google Drive. Und ja, wenn du AirPay oder das iPhone hast, ist das eine tolle Lösung für die Zukunft. Denn dann kann man, wenn das iPhone kaputt geht, einfach das Android-Telefon als Ersatz nehmen und hat die Kontakte auf dem aktuellen Stand. Und nun komme ich zu den Möglichkeiten, mit denen man das Problem lösen könnte. Möglichkeit 1. Du verwendest mit Hilfe von dem Freund seinen Computer, installierst iCloud Desktop, verbindest iCloud Desktop mit deinem Account, synchronisierst die Kontakte und nun müssen sie rüber. Dafür brauchst du eine SD-Karte und einen SD-Kartenleser im Gerät. Wenn kein SD-Kartenleser im Gerät vorhanden ist und keine SD-Karte da ist, kannst du bei Saturn, Mediamarkt, Medimax, Konrad, Amazon, habe ich jetzt mal als Beispiel genannt, ein USB-Kartenleser und eine SD-Karte für günstiges Geld erwerben. Hast du nun die Dinge, dann Kontakte rüberkopiert auf die SD-Karte, SD-Karte reinschieben in das Smartphone. Man sollte darauf achten, dass die SD-Karte die richtige Größe hat. Es gibt verschiedene SD-Karten. Die neueren Smartphones nutzen Micro-SD-Karten. Darauf solltest du achten. Und falls du keinen Adapter hast, gibt es den auch sehr günstig in benannten Läden. Nun zu der SD-Karte. Wenn sie reingeschoben wurde, kannst du in den Einstellungen deines Geräts, der Kontakte-App, die Daten von der Karte importieren. Wurde das gemacht, dann ist das doch super. Möglichkeit 2 empfehle ich dir eigentlich, ans Herz legen, weil du ab Februar ein iPhone bekommst und dafür wäre das am besten, wenn du die Möglichkeit 2 nutzen würdest. Ich kann es nicht garantieren, dass sie wirklich barrierefrei ist, weil ich habe gerade kein Android-Gerät zur Hand, kann es nicht testen und habe die App gefunden. Man muss es wirklich selbst ausprobieren. Und jetzt komme ich zur Möglichkeit Nummer 2. Es gibt die App iCloud Contact Sync. Mit der kann man seine iCloud-Kontakte auf einem Android- bzw. Android-Gerät, nennt es so, wie ihr wollt, aber ich nenne es mal so oder mal so, seid nicht böse mit mir, synchronisieren. Diese App hält sogar eure Kontakte auf dem aktuellen Stand. Finde ich super, muss man wirklich sagen. Denn besonders jetzt auf deine Situation bezogen, Finn, ab Februar hast du ja, wie gesagt, ein neues iPhone. Und ja, da würde ich dir eher diese Möglichkeit nahelegen. Nutze am besten Möglichkeit 2. Ob sie wirklich barrierefrei ist, weiß ich leider nicht. Es ist schade, dass ich das nicht ausprobieren konnte. Aber wenn gewünscht ist, kann ich gern einen Beitrag machen. Nachträglich. Und falls ihr jetzt nicht wisst, wie man die App schreibt, kein Problem. Ihr findet in der Podcast-Beschreibung den Download-Link zum Play Store und könnt euch dann die App downloaden. Dann wünsche ich euch damit viel Spaß. Vielleicht bringt die App den einen oder anderen was. Und man hört sich in der nächsten Episode von wie kann man dann bis bald.